Kundgabe 246. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1938. Gotteskindschaft. Vater, Kinder. Mahnung, Aufgabe. Mein liebes Kind, dessen musst du dir immer bewusst sein, dass du von Gottes Liebe ausersehen bist, den Menschen zum Segen, die göttlichen Lehren entgegenzunehmen. Und du darfst daher niemals an dir selbst zweifeln, denn nur ein fester Glaube gibt dir die Fähigkeit und die Kraft, den Willen des Herrn zu erfüllen. Zu jeder Verbindung mit der geistigen Welt fordert der Herr deine ganze Hingabe. Nichts soll dir von höherem Wert erscheinen, als dich dieser Arbeit zu unterziehen. Nichts sollst du sehnlicher erstreben, als Gottes Weisheiten entgegenzunehmen. Dann wird dir auch eine jede Kundgabe leicht zugehen. Du wirst hören mit geistigem Ohr und schauen mit geistigen Augen. Und die Liebe des Herrn wird dir Worte in die Feder diktieren, die dir lieblich ertönen und in dein Herz eindringen werden mit solcher Kraft, dass du nimmermehr missen möchtest diese Gabe. Vertraue dem Herrn, dass er dich recht führet. Wende dich ihm immer und immer wieder zu im Gebet und bitte unaufhörlich um seinen Segen zu deinem Wirken auf Erden. Was alles dir schon übermittelt wurde, soll dereinst auch deinen Mitmenschen zum Segen gereichen. So schaffe emsig und stelle dich dem Herrn zur Verfügung, so oft du kannst. Wir, die wir in seinem Auftrag stehen, verfolgen dein Bemühen und helfen dir, soweit es in unseren Kräften steht. Alle Gaben, die dir zufließen durch die göttliche Gnade, bringen auch uns in einen Zustand voll Seligkeit. Denn ein jedes von uns ist glücklich, wenn du unsere Gedanken aufgenommen und sie niedergeschrieben hast. Wir haben für dich noch so viel bereit, denn unerschöpflich sind die Weisheiten, die vom Wirken Gottes im Weltall verkünden. Unermesslich ist seine Liebe, und Kraft dieser Liebe will der Herr euch Menschen geben, die ihr Verlangen habt, Gottes Schöpfung zu ergründen, und aus Liebe zu ihm um seinen Beistand bittet. Denn seine Weisheit gibt der Herr kund seinen Kindern. Und Gottes Kinder seid ihr, wenn euer Herz innig nach dem verlangt, der euch das Leben gab, nach dem himmlischen Vater. Und wäre es wohl anders möglich, als dass der Vater liebevoll euch eure Bitte gewährt, die ewige Heimat des Vaters Reich soll euch allen erschlossen werden, wenn ihr selbst euch als einen Teil des Vaters fühlt. Doch um die Gnade der Gotteskindschaft müsstet ihr beten, auf dass ihr nicht vorübergeht an allen Segnungen, die der Vater seinen Erdenkindern bereithält. Ihr müsstet euch bekennen zum Vater, dass seine göttliche Vaterliebe euch bestrahle und seine Vaterhuld euch zugewendet bleibe. Dann ist euer Erdendasein die Pforte zum Paradies. Ihr strebet nichts anderes an, als endlich zum Vater zu gelangen. Dem Himmel sei Dank, dass dir das Erkennen gegeben ward, und der Vater mit all seiner Liebe hat dich eingeführt in sein heiliges Reich. Er hat dir erschlossen, was unendlich vielen verborgen bleibt, die nicht verlangend sich der Ewigkeit zuwenden. Doch hüte diese Gabe wohl. Bemühe dich stets, dein Wesen zu veredeln. Halte dich allem fern, was dir an irdischer Freude geboten wird, sondern begehre nur immer heiß und innig des Heilands Liebe und seine Lehren. Denn so er dir diese bereitet, stehst du in seiner Liebe und empfängst ohne Unterlass göttliche Gnade. Denn tausendfältig geht das Samenkorn auf, das der Herr legt in des Menschen Herz. Und so sollen sich verbreiten seine Lehren, die der Heiland durch dich den Erdenkindern noch vermitteln will. Diese Aufgabe ist dir gestellt. Bete heiß und inständig um die Kraft, sie zu erfüllen zur Ehre Gottes. Amen.